Mayday, Mayday, wir haben ein neues Problem. Die Tagesmutter hat inzwischen das Haus verlassen und die Türen mit einem Schloss abgeschlossen. Ich muss langsam vorwärts machen, wenn ich es nur will, das Konzert schaffen.